Bist du gerade wütend, weil nicht so läuft, wie du willst? Würdest du gern alles kurz und klein schlagen? Dann lass lieber etwas Dampf ab, bevor du jemanden killst. Du brauchst nur Popo, Pipi, Papa, Pepe sagen. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Kannst du singen, sagen, flüstern oder ganz laut schreien. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Danach gibt es keine guten Gründe mehr, sauer zu sein. Bist du heute traurig, ist heute einfach nicht dein Tag. Will dir nichts gelingen und ist alles Mist. Hast du das Gefühl, dass dich das Glück heute nicht mag? Dann sing mit, damit du wieder fröhlich bist. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Du kannst singen, sagen, flüstern oder ganz laut schreien. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Danach gibt es keine guten Gründe mehr, traurig zu sein. Dir etwas nicht zu? Hast du Angst davor, dass dir was nicht gelingt? Der Selbstzweifel verschwindet und lässt einen gleich in Ruhe, wenn man Popo, Pipi, Papa, Pepe singt. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Kannst du singen, sagen, flüstern oder ganz laut schreien. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Danach gibt es keine guten Gründe mehr, ängstlich zu sein. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Kannst du singen, sagen, flüstern oder ganz laut schreien. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Danach gibt es keine guten Gründe mehr, sauer zu sein. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Kannst du singen, sagen, flüstern oder ganz laut schreien. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr. Popo, Pipi, Papa, Pepe, brrrr.